WDR 5 Erlebte Geschichten. 365 Tage im Jahr habe ich trainiert, bei Wind und Wetter, erinnert sich Harald Norput, einer der großen Läufer seiner Zeit. In den 60er Jahren galt der deutsche Leichtathlet aus dem münsterländischen Telgte als eine der besonderen Persönlichkeiten in der Langstreckenszene. Zu seinen größten Erfolgen zählte unter anderem die Silbermedaille über 5000 Meter bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio. Dabei wäre der lange, hagere Mann mit dem ziemlich kahlen Kopf, der immer so aussah, als habe er nicht genug zu essen bekommen, viel lieber Fußballprofi geworden. Ein Zufall brachte ihn auf die Aschenbahn. Bei den Stadtmeisterschaften in Telgte 1956 fehlten noch Teilnehmer beim 1000-Meter-Lauf. Harald Norput ließ sich nicht lange bitten, stürmte los, um am Ende verwundert festzustellen, dass er gewonnen hatte und Stadtmeister wurde. Der Beginn seiner Läuferkarriere. Harald Norput wird in diesen Tagen 75 Jahre alt. Als kleines Kind konnte man mir eigentlich überhaupt noch nicht so ansehen, dass ich Talent hätte, um irgendwann mal Sport zu machen. Es war ja auch die Kriegszeit und auch Nachkriegszeit, in die ich geboren wurde und die ersten Jahre verbracht habe. Und ich war immer ein ganz schlankes, wenn nicht sogar untergewichtiges Kind. Und alle sagten immer, hast du irgendwas, bist du krank, fehlt dir was? Auch meine Eltern machten sich dann Sorgen und haben alles getan, damit der Junge zu Kräften kam. Und dann musste ich früher als Kind, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, Lebertran nehmen. Und selbst wenn man dann einen großen Löffel Zucker dazu bekam, konnte das den ekligen Geschmack von Lebertran absolut nicht wegwischen. Und meine Eltern haben mich dann sogar zum Bauern geschickt, damit ich da besseres Essen bekam und so etwas auf die Rippen kommen sollte. Aber das hat auch alles nicht geholfen. Man hat mich zur Kur geschickt, zähneknirschend. Auch das hat nicht geholfen. Bis dann später mal so ein Arzt auf die grandiose Idee gekommen ist. Da ging ich aber schon in die Schule. Ich musste also ungefähr 8 oder 9 Jahre gewesen sein. Wenn wir dem Kleinen die Mandeln rausnehmen, dann geht er auseinander wie ein Kleiderschrank. Und das Ergebnis dieser Operation ist gewesen, dass ich weniger wog als vorher, weil jetzt ja die Mandeln fehlten. Ich war in der Volksschule ein normaler Schüler, der überhaupt gar keine Probleme hatte, der sehr viel Zeit zum Spielen hatte. Und das hat sich damals eigentlich schon herausgestellt, dass ich ständig in Bewegung war, dass ich sehr zäh war, dass ich gar nicht unterzukriegen war, obwohl ich so schlank war. Ich wollte eigentlich immer nur spielen. Und wie viele Kinder damals auch, man sagt das ja heute Straßenfußballer, habe ich am liebsten Fußball gespielt. Aber es war kaum ein Kind bereit, mit mir so lange zu spielen, wie ich das wollte. Und wenn die 10 Minuten mit dem Ball gelaufen waren, hatten die keine Lust mehr, dass ich dann sogar froh war, wenn ich jemanden fand, den ich ins Tor stellen konnte. Und wenn ich den Ball mal vorbeigeschossen hatte, dann bin ich lieber selbst hinterhergelaufen, habe den zurückgeholt, weil das schneller lief, als wenn der Torwart den kürzeren Weg gemacht hätte. Dann hätte ich mit dem Ball viel zu lange warten müssen. Aber das war so für mich die schönste Zeit und das war der Sport, den ich auch am meisten betrieben habe. Ich bin dann nach der 4. Klasse, wie das so üblich war, auf das Gymnasium gekommen. Dann war ich Fahrschüler, was immer so ein bisschen umständlich war. Wenn ich an die Winterszeit denke, wo man dann morgens schon um 6:30 aufstehen musste, musste um 6:50 mit dem Zug fahren nach Warendorf zum Gymnasium. In den ersten Jahren, da kann ich mich noch genau dran erinnern, waren wir noch fleißig und haben Vokabeln gelernt. Später haben wir dann die ersten Aufgaben abgeschrieben. Das war so schnell. Mathematik hatte man in 5 Minuten fertig. Zu Hause hätte man 2 Stunden dran arbeiten müssen. Später haben wir dann, als man älter wurde, dann Karten gespielt. Und als wir dann in Warendorf ankamen, hatten wir immer noch mindestens so 20, 25 Minuten Zeit, bevor der Unterricht begann. Dann haben wir dann auch ausgiebig schon mal wieder Fußball gespielt. Und das wäre sicherlich heute eigentlich unvorstellbar, dass man dann mit klatschnassen Sachen sich in den Unterricht gesetzt hat. Da lief der Schweiß von der Stirn runter. Das hat niemanden gestört. So ist man dann in die erste Stunde schon reingegangen. Und so lief das eigentlich 5-mal die Woche ab. Der Sportunterricht war nicht so vielseitig, wie er heute angeboten wird. Auch da stand natürlich so das Fußballspielen im Vordergrund. Und es gab damals Lehrer, die kamen mit dem Ball unter den Armen, warfen den auf den Platz. Wir haben die Mannschaft aufgestellt und dann haben wir Fußball gespielt. Deswegen war es für uns schon immer sehr unangenehm, wenn wir im Winter die erste Stunde Sport hatten, weil es da noch so dunkel war, dass man morgens noch nicht auf den Platz gehen konnte. Dann mussten wir in die Halle gehen Und dann kam das öde Geräteturnen, wo man in einer langen Reihe stand und da musste man Reckaufschwung, Reckumschwung machen. Da waren wir froh, wenn wir gar nicht drankamen. Da hat sich auch keiner drum gekümmert, ob man viel gemacht hatte. Das stand eigentlich nicht so sehr im Mittelpunkt. Nur eins ist dann so aufgefallen im Sommer, dass ein Lehrer vor dem Sportunterricht immer so 3 Runden laufen ließ, so Runden um einen kleineren Sportplatz, das mögen 300 Meter gewesen sein. Und dann stellte man fest, dass der Harald Norpott immer mit weitem, weitem Vorsprung da gewann und allen anderen weglief. Damit das dann nicht so extrem war, musste dann die erste Runde immer geschlossen zusammengelaufen werden. Dann hatte ich nur noch 2 Runden Zeit wegzulaufen. Und der Studienrat, der damals diese 3 Runden laufen ließ, der hat dann immer gesagt, dass er entdeckt hätte, dass Harald Norpott ein guter Läufer sein könnte. Er glaubt also, der Entdecker von Harald Norpott gewesen zu sein. Ich bin ja schon in den letzten Jahren auf dem Gymnasium recht gut gewesen und habe eine ganze Reihe von sehr guten sportlichen Erfolgen gehabt. Und dann gab es 2, 3 Lehrer, die mich bei meinem Sport absolut unterstützt haben. Ich habe aber auch genau das Gegenteil kennengelernt, wo man sagen konnte, dass mit dem heutigen Begriff Mobbing, wobei ich aber umgekehrt auch sagen muss, dass ich natürlich auch ein Schüler war, der sich in der Schule insgesamt eigentlich viel zu wenig engagiert hat. Ich kam ja immer erst auch so ungefähr gegen 14 Uhr zu Hause wieder an. Und wenn ich dann gegessen hatte und nach den Strapazen des ganzen Vormittags und der Fahrerei war man ja auch ein bisschen müde, hat sich ausgeruht. Und dann bin ich in aller Regel so um 3, 3:30, 4 Uhr zum Training gegangen. Das dauerte auch bis 5, 5:30, bis man dann wieder geduscht war und frisch geworden war. Dann ging man in die Stadt und ich kann mich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, daran erinnern, dass es nicht nur Wochen, sondern auch Monate gegeben hat, in denen ich nachmittags nicht ein einziges Schulbuch angeguckt habe. Und es hat natürlich auch Konsequenzen in der Schule gehabt. Die einen Lehrer haben das gesehen und haben dann gesagt, wir fühlen ihn jetzt richtig vor. Und andere haben noch mal versucht zu retten, was zu retten war. Das heißt, von da aus war ich sicherlich für die Lehrer kein einfacher Schüler. Das hat lange Zeit gedauert, bis ich mit dem eigentlichen Lauftraining angefangen bin. Ich habe immer Fußball gespielt. Und man hat mich auch beim Fußballspielen in Telgte auf dem Sportplatz gesehen. Und da gab es Stadtmeisterschaften in der Leichtathletik. Und da nicht so viele Leute dort angetreten sind, hat man gefragt, Harald, du kannst doch mitlaufen, so schlecht bist du doch auch nicht. Dann bin ich in meinen alten Turnschuhen, habe ich mich dahingestellt, bin mitgelaufen und bin dann gleich Stadtmeister geworden. Das muss so mit 14, 15 Jahren gewesen sein. Und dann wollte man natürlich auch, dass ich mehr zum Laufen kommen würde. Aber ich hatte überhaupt gar keine Lust, monoton irgendwo meine Runden zu drehen, sondern wollte lieber Mannschaftssport betreiben, auch wenn man so ein bisschen an die dritte Halbzeit denkt, die dahinter kam, und habe dann eigentlich immer noch Fußball gespielt, bis ich dann mal feststellte, glaube mit 17 Jahren, da gab es eine Bestenliste, die der Deutsche Leichtathletikverband immer herausgibt, und da stand ich an 23. Stelle in ganz Deutschland, ohne je viel trainiert zu haben. Und dann waren aber 2 Jahrgänge zusammengefasst. Und von diesen 23, die aufgeführt waren, waren 20 ein Jahr älter als ich, sodass nur noch 3 übrig blieben im nächsten Jahr in der gleichen Klasse. Dann wusste ich also, wenn keiner mehr von hinten kommt, dann bist du im nächsten Jahr der drittbeste Jugendliche in Deutschland, wenn du mit deiner Leistung bleibst. Und da bin ich dann vorsichtig angefangen zu trainieren. Und zwar hier bei uns in diesem kleinen Telgter Sportverein, wo es eine Läufergruppe von 3, 4 Leuten gab, die auch älter waren. Die haben mich dann mitgenommen und mit denen habe ich dann hier bei uns im Klatenberg trainiert. Ein Gelände für Spaziergänger, aber auch sehr viele Läufer. Und nach einigen Wochen bin ich aber dann schon so gut gewesen, dass ich dann für mich alleine trainieren musste und habe dann eigentlich mein Training hier völlig alleine gemacht. Und vielleicht war es auch ein glücklicher Zufall, dass ich mich so allein in diesem kleinen Verein entfalten konnte. Wenn ich mich an meine ersten Wettkämpfe erinnere, waren die natürlich auf der regionalen Ebene hier. In Telgte selbst, bei Stadtmeisterschaften oder bei Kreismeisterschaften in Münster oder auch bei Waldläufen in der näheren Umgebung. Und ich kann mich noch daran erinnern, das wäre heute sicherlich undenkbar, dass ich zu den ersten Wettkämpfen mit dem Moped gefahren bin. Hingefahren bin, bei Wind und Wetter gelaufen bin, wieder angezogen, wieder nach Hause gefahren bin. Das wäre sicherlich heute undenkbar. Aber dann wurden meine Erfolge größer. Und ich wurde dann auch schon zu anderen Wettkämpfen eingeladen. Und ich bin im ersten Jahr schon 3-mal deutscher Jugendmeister geworden. Einmal in Dülmen hier, vor der Haustür noch, deutscher Waldlaufmeister. und auch über 3000 Meter auf der Bahn in Neuwied. Und kann mich noch daran erinnern, dass das früher eigentlich alles anders war. Da wurde man zum Teil noch familiär untergebracht. Ich musste dann in eine Familie reingehen. Die freuten sich, dass Harald Norbert dann da war. Dann wurde bis nachts um 12 Uhr gesprochen und dann wurde das Wohnzimmer fertig gemacht. Dann konnte ich da schlafen. Dann habe ich irgendwann mal dem Verein gesagt, wenn ich unterwegs bin, dann will ich wenigstens meine Ruhe haben. Und dann hat man mir für diese deutschen Meisterschaften, Jugendmeisterschaften 1960 in Neuwied, ein Hotelzimmer besorgt, was schon ganz außergewöhnlich war. Ich habe mich dann abends in mein Bett hingelegt, gab natürlich kein Einzelzimmer, war ein Doppelzimmer, aber war froh, dass ich alleine lag und schlafen konnte. Bis dann um 11 Uhr auf einmal an die Tür geklopft wurde, dann war der Wirt da und sagte, hier ist noch ein Kampfrichter, der hat noch kein Quartier, kann der nicht auch bei Ihnen im Zimmer schlafen? Was blieb mir als 17-Jähriger damals übrig, als zu sagen, lass den rein? Und dann ging das Theater los. Ich hatte den größten Schnarcher aller Zeiten auf meinem Zimmer. Ich habe in dieser Nacht so gut wie kein Auge zugetan, war dann am anderen Morgen erschlagen, musste dann meinen größten Wettkampf machen über 3000 Meter. Und dann habe ich gedacht, jetzt trinkst du mal eine Flasche hohes C. Dann kommen alle Lebensgeister wieder und kann mich erinnern und habe zum Frühstück eine ganze Flasche getrunken, was ich nie mache. Also war ich nicht nur nicht ausgeschlafen, sondern auch mein Magen war anschließend auch nicht mehr in Ordnung. Aber trotzdem bin ich dann noch in einer sehr guten Zeit damals deutscher Jugendmeister über 3000 Meter geworden. Ich kann mich natürlich gut daran erinnern, dass es eine Reihe von Problemen in der Schule gab, die aber ich eben auch zum Teil selbst zu verantworten hatte. Das gipfelte dann immer darin, dass zum Teil Länderkämpfe anstanden. Und dann wusste man, dass ich am Freitag eigentlich relativ früh aus der Schule raus muss, damit ich abends zu einem Länderkampf auch pünktlich da bin. Und dann setzte ein Lehrer eine Deutscharbeit morgens um 8 Uhr an. Die ersten beiden Stunden war der Lehrer noch selbst zur Aufsicht da und hinterher kam ein Referendar. Dann habe ich mir gedacht, da musst du dich beeilen. Und als der Referendar die Aufsicht hatte, denke ich, dann fällt das gar nicht auf. Gibst du deine Arbeit ab um 10:30 und fährst dann schnell nach Stuttgart, damit du abends an diesem Länderkampf teilnehmen kannst. Und als ich dann unten am Schulportal die Schule verlassen wollte, stand natürlich mein Deutschlehrer und hatte auf mich gewartet. Ich wollte nur mal gucken, was du heute mit dem Termin machst. Da sehe ich, wie ernst du deine Deutscharbeit nimmst. Das Ende vom Lied war, dass ich meine Deutscharbeit wiederbekam, mangelhaft, Thema verfehlt. Und dann ist diese Arbeit aber durch das Lehrerkollegium gegangen, weil der Klassensprecher Protest eingelegt hatte. Und dann musste die Arbeit korrigiert werden, dann wurde daraus Thema fast verfehlt, ausreichend. Mein Abitur habe ich 1964 gemacht, im Frühjahr. Und dann ist natürlich eine große Last abgefallen. Und ich weiß auch noch, dass wir mit den Schülern natürlich überall gefeiert haben. Und da habe ich dann gemerkt, so nach 14 Tagen, mit dem Alkohol, das muss jetzt aber absolut Schluss sein. Und dann habe ich auch die Feiern eingestellt und habe mich dann sehr stark wieder auf den Sport konzentriert. Und die 14 Tage muss ich im Nachhinein eigentlich ganz gut überlebt haben. Denn am Ende stand dann 1964 im Oktober in Tokio der Gewinn der Silbermedaille. Ich war damals 22, als ich nach Japan abflog. Und ich bin dann von Frankfurt aus mit einer riesigen Maschine nach Tokio geflogen. Ich war nicht einer von den Favoriten und auch in der deutschen Mannschaft sicherlich nicht derjenige, von dem man am meisten erwartet hat. Deswegen war ich alleine in der Unterkunft. Es regnete im Strömen und musste ungefähr 1 Kilometer zum Olympiastadion zurücklegen. Und als ich mich dann nachmittags fertig machte, um zum Stadion zu gehen, traf mich der Ruderpräsident, ein Herr Dr. Wülfing, der sagte, was ist los mit dir? Wo willst du denn hingehen? Ja, sage ich, ich muss jetzt ins Olympiastadion. In 1,5 Stunden ist da der 5000 Meter Endlauf, bei dem ich bin. Ich wäre schon froh bei dem schlimmen Wetter, wenn ich den Lauf hinter mir hätte. Dann sagte dieser Ruderpräsident, der mit Leichtathletik eigentlich überhaupt nichts am Hut hatte, pass mal auf, wenn wir uns heute Abend wiedersehen, vielleicht wunderst du dich noch, was du erreicht hast. Ich habe also dann unter diesen wirklich schlimmen Verhältnissen, Pfützen übersäte Bahn, es regnete in Strömen, dann die Silbermedaille gewonnen Und als ich dann abends ins Olympische Dorf zurückkam, war auch dieser Ruderpräsident der Erste, der mir wieder über den Weg lief und der mir gratulierte und sagte, siehst du, was habe ich dir heute Nachmittag gesagt? Ich weiß genau noch, dass mein Vater sehr stolz gewesen ist. Er ist auch zu einigen Wettkämpfen mitgefahren. Er war auch bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko dabei. Und er hat sicherlich alles getan, damit ich die besten Voraussetzungen hatte, um auch diesen Sport betreiben zu können. Und wenn ich heute in den Keller gehe, dann habe ich von jedem Jahrgang einen riesen Ordner mit Zeitungsartikeln. Den hat mein Vater immer gemacht. Der hat alle Zeitungen gekauft, hat sie ausgeschnitten und aufgeklebt. Ich habe mich selbst seltsamerweise damals nicht so viel interessiert. Und heute auch stehen die Ordner eigentlich relativ unberührt im Keller. Ich kann mich aber noch genau daran erinnern, dass es mal eine Umfrage gab in Deutschland, das muss so Mitte der 60er Jahre gewesen sein, über die bekanntesten Deutschen. Und da stand der Harald Norbert an 36. Stelle. Damals noch, erinnere mich natürlich dran, der ist später Bundeskanzler geworden, vor Helmut Kohl und. Und da stand auch noch ein Kommentar in der Zeitung, dass diese Platzierung die außergewöhnlichste sei. Und ich glaube, es liegt sicherlich auch daran, dass sie diesem schmalen, zerbrechlichen jungen Läufer eigentlich immer die Daumen gedrückt haben, dass er möglichst durchkommt und möglichst erfolgreich ist. Ich habe 3 Olympische Spiele mitgemacht und eigentlich im Nachhinein von den Orten zunächst mal gesehen, ich denke mal die schönsten, Tokio, Mexiko und dann die Olympischen Spiele im eigenen Lande in München, bis auf diese fürchterliche Tragödie mit dem Überfall im Olympischen Dorf. Man nutzt den Heimvorteil und deswegen bin ich erst 2 Tage vor meinem Wettkampf in München eingeflogen und bin dann mit diesem grausamen Überfall erst konfrontiert worden, als ich morgens geweckt wurde und man sagte, die Olympischen Spiele werden wahrscheinlich heute zu Ende sein. Und es war, das kann ich im Nachhinein nur sagen, einfach unrealistisch, wenn man durch die Straßen des Olympischen Dorfes ging und kam an einem Haus vorbei, was vom Militär umzingelt ist, wo man überall Leute sieht und weiß, dass Leute gefangen gehalten werden, nicht nur bedroht sind, sondern später auch umgebracht wurden. Und zum gleichen Zeitpunkt sollten dann einige Meter entfernt Olympische Spiele stattfinden. Das war wirklich eine derartige groteske Situation. Das war so unrealistisch, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und bin dann eigentlich völlig überrascht gewesen mit der Entscheidung, dass die Spiele doch fortgeführt werden sollten. Und ich bin mir auch völlig sicher, dass eine ganze Menge von Athleten auch die gleichen Probleme gehabt haben und es ihnen sehr schwer gefallen ist, sich wieder auf den Leistungssport zu konzentrieren. Wobei ich im Nachhinein aber eigentlich sagen muss, es war doch wohl eine sinnvolle Entscheidung, weil man den Terroristen nicht Tür und Tor öffnen kann und sagen, wenn ihr sowas in Zukunft immer wieder macht, könnt ihr alle Veranstaltungen zum Erliegen bringen. Aber in der damaligen Sicht, bei einem solchen Vorfall weiter Sport zu treiben, war für mich in den ersten Tagen einfach undenkbar. Ich habe zu meiner aktiven Zeit das große Glück gehabt, dass ich in einem kleinen Verein groß geworden bin, hier in Drechte und immer in dieser Umgebung auch geblieben bin. Deswegen bin ich vielleicht auch etwas zu unbedarft, obwohl ich ja Sprecher der Nationalmannschaft gewesen bin, der Leichtathletik-Nationalmannschaft, um Auskunft zu geben, was damals alles so gelaufen ist. Im Nachhinein bin ich etwas schlauer geworden und weiß, dass in den großen Vereinen auch da schon leistungsunterstützende Maßnahmen stattgefunden haben. Ob das mit dem heutigen Doping vergleichbar ist, weiß ich nicht. Diese Frage hat sich mir in diesem kleinen Techte eigentlich in dem Verein, wo 6-7 Leichtathleten gewesen sind, überhaupt nicht gestellt, sodass ich also zu diesem Punkt relativ wenig sagen kann. Als Langstreckenläufer wird man automatisch ein Einzelkämpfer, weil ja nie einer mit mir trainieren konnte von der Leistung, das ging schon gar nicht. Deswegen wollte ich aber eigentlich immer auch so gerne als Ausgleich den Mannschaftssport haben und habe darauf eigentlich nie verzichtet. Und im Zusammenhang mit meinem Fußball kann ich mich auch noch ganz gut erinnern an eine Begebenheit mit unserem Bundestrainer Seppel Herberger, der ja 1954 mit der Fußballmannschaft in Bern Weltmeister geworden ist. Und zwar machten wir prominenten Spiele Und dann war Sepp Herberger auch Schiedsrichter. Und dann kam er einmal zu mir hinterher und sagte, nur so wie ich gespielt hätte, hätte er sich vorstellen können, dass ich auch im Fußball meinen Weg gegangen wäre. Und in dem Zusammenhang gibt es auch noch eine ganz besondere Begebenheit. Ich habe das Buch gelesen, 3:2 damals, über diese Fußball-Weltmeisterschaft und habe es als Junge eigentlich in- und auswendig gelernt und kannte auch alle Tricks, die angewendet hatten. Und in diesem Spiel spielte dann auch Fritz Walter, der ja der große Spielmacher und der verlängerte Arm von Sepp Herberger gewesen ist, mit. Dann hatten die so einen Trick, dass wenn der Fritz Walter eine Flanke schlug und der Mitspieler vorne vor dem Tor hat den Daumen so nach oben gehoben, dann bedeutete das, er sollte den Ball nach hinten spielen. Und in dem Augenblick, wo er anlief, um den Freistoß zu schießen, ging der Mitspieler nach vorne, der Abwehrspieler geht mit und hat sich im letzten Augenblick zurückfallen lassen. Und der Schütze wusste ja, der lässt sich nach hinten zurückfallen. Das habe ich dann auch gemacht und ich weiß, wie er am Ball stand und guckte mich an, was das wohl zu bedeuten hätte. Und ich machte genau das gleiche Spiel, ging nach vorne, der Abwehrspieler ging mit und als er schießen wollte, ging ich nach hinten. Er konnte ja den Ball millimetergenau spielen und spielte mir den genau auf den Kopf und ich konnte ihn reinköpfen. Und dann kam er sofort zu mir und sagte, du, was sollte das gerade bedeuten? Da sagte ich, das habt ihr doch im Endspiel auch gemacht. Aber dass du das weißt, das wundert mich, hat er gesagt. Er war ganz von den Socken, dass ich so als Leichtathlet das Buch so auswendig wusste und auch ihre Tricks dann gelernt hatte und sie sogar noch im Spiel anwenden konnte. Ich habe 1973 mit dem Leistungssport aufgehört. Ich hatte einen Länderkampf gegen Amerika in München und lief gegen einen ganz hervorragenden Amerikaner über 5000 Meter. Ich gewann dieses Rennen und ich weiß noch, als ich die letzten Meter auf das Ziel zulief, konnte ich genau oben auf der Anzeigentafel die Uhr erkennen und sah schon, dass ich einen neuen deutschen Rekord lief. Ich bin durch das Ziel gekommen und ich kann bis heute eigentlich auch überhaupt nicht richtig erklären, warum. Ich hatte sofort den Gedanken, das war dein letztes Rennen. Ich hatte diese Entscheidung ganz spontan getroffen, habe sie dann aber auch total durchgezogen und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe sie absolut nicht bereut, weil ich eigentlich jeden Tag immer sehe, dass Leute, die älter geworden sind, ihren Leistungshöhepunkt erreicht oder sogar auch überschritten haben, dass sie nicht aufhören können und immer noch davon ausgehen, dass es im nächsten Jahr wieder besser wird und man sieht, dass sie jahrelang eigentlich immer schlechter werden und vergessen, zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Und darüber bin ich eigentlich ganz besonders stolz, dass ich mit einem Lauf aufgehört habe, wo ich deutschen Rekord und persönliche Bestzeit gelaufen bin und dann für mich wirklich völlig spontan in der augenblicklichen Situation entschieden habe, das war's. Jeden Tag Training bei Wind und Wetter. Harald Norpoth war hart gegen sich selbst, um Meisterschaften und Medaillen zu gewinnen. Seine erlebten Geschichten heute in der WDR5-Sendereihe anlässlich seines 75. Geburtstags. Eine Sendung von Hedwig Lechtenberg. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.